zweiter Vortrag das Umgreifende. Heute möchte ich Ihnen einen philosophischen Grundgedanken vortragen, der einer der schwierigsten ist. Er ist unerlässlich, weil er den Sinn eigentlich philosophischen Denkens begründet. Er muss auch in einfachster Form verständlich sein, obgleich seine Ausarbeitung ein verwickeltes Geschäft ist. Ich versuche es, ihn anzudeuten. Philosophie begann mit der Frage, was ist? Es gibt zunächst vielerlei Seiendes, die Dinge in der Welt, die Gestalten des Leblosen und des Lebendigen, endlos vieles, alles kommend und gehend. Was ist aber das eigentliche Sein? Das heißt, das Sein, das alles zusammenhält, allem zugrunde liegt, aus dem alles, was ist, hervorgeht. Die Antwort darauf ist sonderbar vielfältig. Ehrwürdig, die älteste Antwort des ältesten Philosophen ist die des Thales. Alles ist Wasser, ist aus dem Wasser. In der Folge hieß es stattdessen, alles sei im Grunde Feuer oder Luft oder das Unbestimmte oder die Materie. Oder die Atome, oder das Leben, das das erste Sein sei, woraus alles Leblose nur Abfall bedeute, oder der Geist, für den die Dinge Erscheinungen sind, seine Vorstellungen, durch ihn gleichsam als ein Traum hervorgebracht. Man sieht so eine große Reihe von Weltanschauungen, die man mit Namen, Materialismus, alles ist Stoff- und naturmechanisches Geschehen. Spiritualismus, alles ist Geist. Hylozoismus, das All ist eine seelisch lebendige Materie. Und unter anderen Gesichtspunkten benannt hat. In allen Fällen wurde die Antwort auf die Frage, was eigentlich das Sein sei, gegeben, durch Hinweis auf ein in der Welt vorkommendes Seiendes, das den besonderen Charakter haben sollte, aus ihm sei alles andere. Aber was ist denn richtig? Die Begründungen im Kampfe der Schulen haben in Jahrtausenden nicht vermocht, einen dieser Standpunkte als den wahren zu erweisen. Für jeden zeigt sich etwas Wahres, nämlich eine Anschauung und eine Forschungsweise, die in der Welt etwas zu sehen lehrt. Aber jeder wird falsch, wenn er sich zum Einzigen macht und alles, was ist, durch seine Grundauffassung erklären will. Woran liegt das? Allen diesen Anschauungen ist eines gemeinsam. Sie erfassen das Sein als etwas, das mir als Gegenstand gegenübersteht, auf das ich als auf ein mir gegenüberstehendes Objekt, es meinend, gerichtet bin. Dies Urphänomen unseres bewussten Daseins ist uns so selbstverständlich, dass wir sein Rätsel kaum spüren, weil wir es gar nicht befragen. Das, was wir denken, von dem wir sprechen, ist stets ein anderes als wir. Ist das, worauf wir, die Subjekte, als auf ein Gegenüberstehendes, die Objekte, gerichtet sind. Derart, dass wenn wir uns selbst zum Gegenstand unseres Denkens machen, wir selbst uns gleichsam zum anderen werden und immer zugleich wieder als ein denkendes Ich da sind, dass dieses Denken seiner selbst vollzieht, aber doch selbst nicht angemessen als Objekt gedacht werden kann, weil es immer wieder die Voraussetzung jedes Objekt geworden Seins ist. Wir nennen diesen Grundbefund unseres denkenden Daseins, die Subjekt-Objekt-Spaltung. Ständig sind wir in ihr, wenn wir wachen und bewusst sind. Wir können uns denkend drehen und wenden, wie wir wollen. Immer sind wir in dieser Spaltung auf Gegenständliches gerichtet, sei der Gegenstand die Realität unserer Sinneswahrnehmung, sei es der Gedanke idealer Gegenstände, etwa Zahlen und Figuren, sei es ein Fantasieinhalt oder gar die Imagination eines Unmöglichen. Immer sind Gegenstände als Inhalt unseres Bewusstseins, äußerlich oder innerlich, uns gegenüber. Es gibt, mit Schopenhauers Ausdruck, kein Objekt ohne Subjekt und kein Subjekt ohne Objekt. Was hat nun dieses jeden Augenblick gegenwärtige Geheimnis der Subjekt-Objekt-Spaltung zu bedeuten? Offenbart doch dies, dass das Sein im Ganzen weder Objekt noch Subjekt sein kann, sondern das Umgreifende sein muss, das in dieser Spaltung zur Erscheinung kommt. Das Sein schlechthin kann nun offenbar nicht ein Gegenstand Objekt sein. Alles, was mir Gegenstand wird, tritt aus dem Umgreifenden an mich heran und ich als Subjekt aus ihm heraus. Der Gegenstand ist ein bestimmtes Sein für das Ich. Das Umgreifende aber bleibt für mein Bewusstsein dunkel. Es wird hell nur durch die Gegenstände und umso heller, je bestimmter und klarer die Gegenstände werden. Das Umgreifende wird nicht selbst zum Gegenstand, aber kommt in der Spaltung von Ich und Gegenstand zur Erscheinung. Es selbst bleibt Hintergrund. Aus ihm grenzenlos in der Erscheinung sich erhellend, aber es bleibt immer das Umgreifende. Nun liegt in allem Denken eine zweite Spaltung. Jeder Gegenstand als bestimmter steht, wenn klar gedacht, immer in Bezug auf andere Gegenstände. Die Bestimmtheit bedeutet Unterscheidung des einen vom anderen. Noch wenn ich das Sein überhaupt denke, denke ich es als Gegensatz zum Nichts. Also steht jeder Gegenstand, jeder gedachte Inhalt, jedes Objekt in doppelter Spaltung. Er steht erstens in Bezug auf mich, das denkende Subjekt, und zweitens in Bezug auf andere Gegenstände. Er kann als gedachter Inhalt niemals alles sein, nie das Ganze des Seins, nie das Sein selbst. Jedes Gedachtsein bedeutet herausgefallen sein aus dem Umgreifenden. Es ist ein je Besonderes, das gegenübersteht, sowohl dem Ich wie den anderen Gegenständen. Das Umgreifende ist also das, was sich im Gedachtsein immer nur ankündigt. Es ist das, was nicht selbst, sondern worin alles andere uns vorkommt. Was bedeutet solche Vergewisserung? Der Gedanke ist, gemessen an unserem gewohnten Verstand, im Verhältnis zu den Dingen, unnatürlich. Unser auf das Praktische in der Welt gerichteter Verstand sträubt sich. Die Grundoperation, mit der wir uns denkend über alles Gedachte hinausschwingen, ist vielleicht nicht schwierig, aber doch so fremdartig, weil sie nicht die Erkenntnis eines neuen Gegenstandes bedeutet, der dann fasslich wird, sondern mit Hilfe des Gedankens eine Verwandlung unseres Seinsbewusstseins bewirken möchte. Weil der Gedanke uns keinen neuen Gegenstand zeigt, ist er im Sinne des uns gewohnten Weltwissens leer. Aber durch seine Form öffnet er die unendlichen Möglichkeiten der Erscheinung des Seienden für uns und lässt er zugleich alles Seiende gleichsam transparent werden. Er verwandelt den Sinn der Gegenständlichkeit für uns, indem er in uns die Fähigkeit erweckt, in Erscheinungen hören zu können, was eigentlich ist. Versuchen wir noch einen Schritt zur Erhellung des Umgreifenden. Vom Umgreifenden geradezu philosophieren, das würde bedeuten, einzudringen in das Sein selbst. Dies kann nur indirekt geschehen. Denn indem wir sprechen, denken wir doch in Gegenständen. Wir müssen durch gegenständliches Denken die Zeiger auf das Ungegenständliche des Umgreifenden gewinnen. Ein Beispiel dafür ist ja schon das, was wir eben denkend vollzogen haben. Die Subjekt-Objekt-Spaltung, in der wir immer darin sind, die wir nicht von außen zu sehen vermögen, machen wir, indem wir sie aussprechen zum Gegenstand, aber unangemessen. Denn Spaltung ist ein Verhältnis von Dingen in der Welt, die wir als Objekte gegenüber haben. Dieses Verhältnis wird ein Bild, um auszudrücken, was gar nicht sichtbar, niemals selber gegenständlich, sondern nur vergewisserbar ist, wie die Subjekt-Objekt-Spaltung. Diese Subjekt-Objekt-Spaltung vergewissern wir uns bildhaft weiterdenkend aus dem, was uns ursprünglich gegenwärtig ist, als ihrerseits von mehrfachem Sinn. Diese Spaltung ist ursprünglich verschieden, ob ich als Verstand auf Gegenstände, als lebendiges Dasein auf meine Umwelt, als Existenz auf Gott gerichtet bin. Näher, als Verstand stehen wir fassbaren Dingen gegenüber und haben von ihnen, soweit es gelingt, zwingend allgemeingültige Erkenntnis je von bestimmten Gegenständen. Als daseiende Lebewesen in unserer Umwelt sind wir in ihr betroffen von dem, was sinnlich anschaulich erfahren, im Erleben wirklich wird, als das Gegenwärtige, das in kein allgemeines Wissen aufgeht. Als Existenz schließlich sind wir auf Gott, die Transzendenz bezogen und dies durch die Sprache der Dinge, die sie zu Chiffern oder Symbolen werden lässt. Weder unser Verstand noch unsere vitale Sinnlichkeit erfasst die Wirklichkeit dieses Chifferseins. Gottes Gegenstandsein ist eine Wirklichkeit nur für uns als Existenz und liegt in durchaus anderer Dimension als empirisch reale, zwingend denkbare, sinnlich affizierende Gegenstände. So gliedert sich das Umgreifende, wenn wir uns seiner vergewissern wollen, alsbald in mehrere Weisen des Umgreifendseins, und so geschah die Gliederung eben am Leitfaden der drei Weisen von Subjekt-Objekt-Spaltung in erstens den Verstand als Bewusstsein überhaupt, als dass wir alle identisch sind. Zweitens, des lebendigen Daseins, als dass wir jeder eine besondere Individualität sind. Und drittens, die Existenz, als die wir eigentlich wir selbst in unserer Geschichtlichkeit sind. Die Ausarbeitung solcher Vergewisserungen kann ich nicht in Kürze berichten. Es muss genügen zu sagen, dass das Umgreifende, gedacht als das Sein selbst, Transzendenz Gott und Welt genannt wird. Als das, was wir selber sind, aber heißt das Umgreifende Dasein, Bewusstsein überhaupt, Geist und Existenz. Haben wir mit unserer philosophischen Grundoperation die Fesseln gelöst, die uns an Objekte, als an das vermeintliche Sein selbst binden, so verstehen wir den Sinn der Mystik. Seit Jahrtausenden haben Philosophen in China, Indien und dem Abendlande etwas ausgesprochen, was überall und durch alle Zeiten gleich, wenn auch in der Mitteilungsweise mannigfach ist. Nämlich, der Mensch vermag die Subjekt-Objekt-Spaltung zu überschreiten, zu einem völligen Einswerden von Subjekt und Objekt, unter Verschwinden aller Gegenständlichkeit und unter Erlöschen des Ich. Da öffnet sich das eigentliche Sein und hinterlässt beim Erwachen ein Bewusstsein tiefster, unausschöpfbarer Bedeutung. Für den aber, der es erfuhr, ist jenes Einswerden das eigentliche Erwachen und das Erwachen zu unserem Bewusstsein in der Subjekt-Objekt-Spaltung vielmehr Schlaf. So schreibt Plotin, der größte der mystischen Philosophen des Abendlandes. Oft, wenn ich aus dem Schlummer des Leibes zu mir selbst erwache, schaue ich eine wundersame Schönheit. Ich glaube dann am festesten an meine Zugehörigkeit zu einer besseren und höheren Welt, wirke kräftig in mir das herrlichste Leben und bin mit der Gottheit eins geworden. An den mystischen Erfahrungen kann kein Zweifel sein. Auch nicht daran, dass jedem Mystiker in der Sprache, durch die er sich mitteilen möchte, das Wesentliche doch nicht sagbar wird. Der Mystiker versinkt im Umgreifenden. Was sagbar wird, tritt in die Subjekt-Objekt-Spaltung und ein ins Unendliche vorandringendes Hellwerden im Bewusstsein erreicht nie die Fülle jenes Ursprungs. Reden können wir aber nur von dem, was gegenständliche Gestalt gewinnt. Das andere ist unmitteilbar. Dass es aber Hintergrund jener philosophischen Gedanken ist, die wir die Spekulativen nennen, macht deren Gehalt und Bedeutung aus. Auf dem Grunde unserer philosophischen Vergewisserung des Umgreifenden verstehen wir auch besser die großen Seinslehren und Metaphysiken der Jahrtausende vom Feuer, von der Materie, vom Geist, vom Weltprozess und so weiter, die ich anfangs nannte. Denn sie waren in der Tat nicht erschöpft in einem gegenständlichen Wissen, als dass sie sich oft verstanden und als dass sie durchweg falsch sind, sondern sie waren eine Chiffrerschrift des Seins, aus der Gegenwart des Umgreifenden von den Philosophen zur Selbst- und Seinserhellung entworfen und dann alsbald fälschlich für ein bestimmtes Objektsein als das eigentliche Sein gehalten. Wenn wir uns in den Erscheinungen der Welt bewegen, werden wir uns bewusst, dass Sein selbst weder in dem immer verengenden Gegenstand noch in dem Horizont unserer immer beschränkten Welt als die Gesamtheit der Erscheinungen zu haben, sondern allein in dem Umgreifenden, das über alle Gegenstände und Horizonte hinaus über die Subjekt-Objekt-Spaltung liegt. Wenn wir durch die philosophische Grundoperation des Umgreifenden inne geworden sind, so fallen jene anfänglich aufgezählten Metaphysiken, alle jene vermeintlichen Seinserkenntnisse dahin, sobald sie irgendein noch so großes und wesentliches Seiendes in der Welt für das Sein selbst halten wollten. Aber sie sind die einzige uns mögliche Sprache, wenn wir hinausdringen über alles Seiende in Gegenständen, Gedachtheiten, Welthorizonten, über alle Erscheinungen hinaus, um das Sein selbst zu erblicken. Denn dieses Ziel erreichen wir nicht, indem wir die Welt verlassen, es sei denn in der inkommunikablen Mystik. Nur im deutlichen, gegenständlichen Wissen kann unser Bewusstsein hell bleiben. Nur in ihm kann es, im Erfahren seiner Grenzen, durch das, was an der Grenze fühlbar wird, seinen Gehalt empfangen. Im darüber hinausdenken bleiben wir immer zugleich darin. Indem uns die Erscheinung durchsichtig wird, bleiben wir an sie gebannt. Durch Metaphysik hören wir das Umgreifende der Transzendenz. Wir verstehen diese Metaphysik nur als Schifferschrift. Aber wir verfehlen ihren Sinn, wenn wir in dem unverbindlichen, ästhetischen Genuss dieser Gedanken verfallen. Denn ihr Gehalt zeigt sich uns nur, wenn wir die Wirklichkeit in der Schiffer hören. Und wir hören nur aus der Wirklichkeit unserer Existenz heraus, nicht aus dem bloßen Verstande, der vielmehr hier überall keinen Sinn zu sehen vermag. Aber wir dürfen erst recht nicht die Schiffer, das Symbol der Wirklichkeit, für leibhaftige Realität halten, wie die Dinge, die wir fassen, mit denen wir hantieren und die wir verzehren. Das Objekt als solches für eigentliches Sein zu halten, das ist das Wesen aller Dogmatik, und die Symbole als materielle Leibhaftigkeit für real zu halten, ist insbesondere das Wesen des Aberglaubens. Denn Aberglaube ist Fesselung an das Objekt. Glaube ist Gründung im Umgreifenden. Und nun die letzte, methodologische Folge der Vergewisserung des Umgreifenden. Das Bewusstsein der Gebrochenheit unseres philosophischen Denkens. Erdenken wir das Umgreifende in philosophischer Ausarbeitung, so machen wir doch wieder zum Gegenstand, was einem Wesen nach nicht Gegenstand ist. Daher ist der ständige Vorbehalt nötig, das Gesagte als gegenständlichen Inhalt rückgängig zu machen und um dadurch jenes Innewerden des Umgreifenden zu gewinnen, das nicht Ergebnis einer Forschung als nunmehr aufsagbarer Inhalt ist, sondern eine Haltung unseres Bewusstseins. Nicht mein Wissen, sondern mein Seinsbewusstsein wird anders. Das aber ist nun der Grundzug alles eigentlichen Philosophierens. Im Medium des gegenständlich bestimmten Denkens und nur in ihm erfolgt der Aufschwung des Menschen in das Umgreifende. Er bringt zur Wirksamkeit im Bewusstsein den Grund unseres Daseins im Sein selbst. Die Führung von da, die Grundstimmung, die Sinngebung unseres Lebens und Tuns. Er löst uns aus den Fesseln des bestimmten Denkens, indem er dieses nicht etwa preisgibt, sondern bis zum Äußersten treibt. Er lässt in den allgemeinen philosophischen Gedanken die Flanke offen für seine Verwirklichung in unserer Gegenwärtigkeit. Damit Sein für uns sei, ist Bedingung, dass das Sein in der Spaltung von Subjekt und Objekt durch Erfahrung auch für die Seele gegenwärtig wird. Daher der Drang in uns zur Klarheit. Alles nur Dunkelgegenwärtige soll in gegenständlicher Gestalt und aus dem Wesen des sich erfüllenden Ichs ergriffen werden. Auch das Sein selbst, das Allbegründende, das Unbedingte, will in der Form der Gegenständlichkeit vor Augen stehen, wenn auch in einer Form, die, weil als Gegenständlichkeit unangemessen, sich wieder zertrümmert und in der Zerstörung die reine Klarheit der Gegenwart des Umgreifenden hinterlässt. Das Bewusstwerden der Subjekt-Objekt-Spaltung als Grundtatbestand unseres denkenden Daseins und des Umgreifenden, das in ihm gegenwärtig wird, bringt uns erst die Freiheit des Philosophierens. Der Gedanke löst uns aus jedem nur Seienden. Er zwingt uns zur Umkehr aus jeder Sackgasse einer Verfestigung. Es ist ein uns gleichsam umwendender Gedanke. Der Verlust der Absolutheit der Dinge und der gegenständlichen Erkenntnisinhalte heißt dem, der darin seinen Halt besaß, Nihilismus. Für alles, was durch Sprache und Gegenständlichkeit seine Bestimmtheit und damit Endlichkeit gewinnt, schwindet der ausschließende Anspruch, Wirklichkeit und Wahrheit zu sein. Unser philosophisches Denken geht durch diesen Nihilismus, der vielmehr die Befreiung zum eigentlichen Sein ist, hindurch. Durch eine Wiedergeburt unseres Wesens im Philosophieren erwächst der je begrenzte Sinn und Wert aller endlichen Dinge, wird die Unumgänglichkeit der Wege durch sie hindurch gewiss, aber wird zugleich der Grund gewonnen, aus dem erst der freie Umgang mit diesen Dingen möglich ist. Der Sturz aus den Festigkeiten, die doch trügerisch waren, wird schweben können. Was Abgrund schien, wird Raum der Freiheit. Das scheinbare Nichts verwandelt sich in das, woraus das eigentliche Sein zu uns spricht. Vierter Vortrag: Der Gottesgedanke. Unser abendländischer Gottesgedanke hat geschichtlich zwei Wurzeln: die Bibel und die griechische Philosophie. Als Jeremias den Untergang von allem sah, für das er sein langes Leben hindurch gewirkt hatte, als sein Land und sein Volk verloren waren, als in Ägypten die letzten Reste seines Volkes auch noch den Glauben an Jahwe untreu wurden und der Isis opferten, und als sein Jünger Baruch verzweifelte: »Ich bin matt vom Seufzen und finde keine Ruhe«, da antwortete Jeremias: »So spricht Jahwe: Fürwahr, was ich aufgebaut habe, reiße ich nieder, und was ich eingepflanzt habe, reiße ich aus. Und da verlangst du für dich Großes, verlange nicht.« In solcher Situation haben diese Worte den Sinn: dass Gott ist, das ist genug. Ob es uns Sterblichkeit gibt, danach wird nicht gefragt. Ob Gott vergibt, solche Frage steht nicht mehr im Vordergrund. Auf den Menschen kommt es gar nicht mehr an. Sein Eigenwille ist, wie sein Kümmern um eigene Seligkeit und Ewigkeit, erloschen. Aber auch, dass die Welt im Ganzen einen in sich vollendbaren Sinn, dass sie in irgendeiner Gestalt Bestand habe, ist als unmöglich begriffen, denn alles ist aus dem Nichts von Gott geschaffen und in seiner Hand. Im Verlust von allem bleibt allein Gott ist. Wenn ein Leben in der Welt, auch unter geglaubter Führung Gottes, das Beste versuchte und doch scheiterte, so bleibt die eine ungeheure Wirklichkeit: Gott ist. Wenn der Mensch ganz und gar auf sich und seine Ziele verzichtet, dann vermacht sich ihm diese Wirklichkeit als die einzige Wirklichkeit zu zeigen. Aber sie zeigt sich nicht vorher, nicht abstrakt, sondern nur bei eigener Einsenkung in das Dasein der Welt und zeigt sich hier erst an der Grenze. Jeremias Worte sind herbe Worte. Sie sind nicht mehr verbunden einem geschichtlichen Wirkungswillen in der Welt, der aber lebenwährend vorherging und am Ende im vollkommenen Scheitern erst diesen Sinn ermöglichte. Sie sprechen schlicht, ohne Fantastik, und enthalten unergründliche Wahrheit, gerade weil sie auf jeden Inhalt in der Aussage, auf jede Festigung in der Welt verzichten. Anders und doch übereinstimmend klingen die Aussagen der griechischen Philosophie. Zenophanes, um 500 vor Christus kündete, es herrscht nur ein einziger Gott, weder an Aussehen den Sterblichen ähnlich noch an Gedanken. Plato dachte die Gottheit, er nennt sie das Gute, als Ursprung aller Erkenntnis. Das Erkennbare wird nicht nur im Lichte der Gottheit erkannt, sondern hat seinen Sinn von ihr, sein Sein von ihr, von der Gottheit, die selber an Würde und Kraft noch über das Sein hinausragt. Die griechischen Philosophen haben begriffen, nur der Sitte nach gibt es viele Götter, von Natur nur einen. Man sieht Gott nicht mit den Augen, er gleicht niemandem, er ist aus keinem Bilde zu erkennen. Aber es handelt sich bei den griechischen Denkern um einen gedachten Gott, nicht um den lebendigen Gott des Jeremias. Aber der Sinn beider trifft zusammen. Die abendländische Theologie und Philosophie hatte nun endlich in Abwandlungen seitdem aus dieser zweifachen Wurzel gedacht, dass Gott sei und was Gott sei. Philosophen unserer Zeit scheinen die Frage, ob Gott sei, gern zu umgehen. Weder behaupten sie sein Dasein, noch leugnen sie es. Aber wer philosophiert, hat Rede zu stehen. Wird Gott bezweifelt, hat der Philosoph eine Antwort zu geben oder er verlässt nicht die skeptische Philosophie, in der überhaupt nichts behauptet, nichts bejaht und nichts verneint wird? Oder unter Beschränkung auf gegenständlich bestimmtes Wissen, das heißt auch wissenschaftliches Erkennen, hört er auf zu philosophieren mit dem Satze, was man nicht wissen kann, davon soll man schweigen. Wir versuchen, philosophierend von Gott zu reden. Die Frage nach Gott wird erörtert aufgrund von sich widersprechenden Sätzen, die wir nacheinander durchgehen. Der theologische Satz ist, von Gott können wir nur wissen, weil er sich geoffenbart hat, von den Propheten bis zu Jesus. Ohne Offenbarung ist keine Wirklichkeit Gottes für den Menschen. Nicht im Denken, sondern im Glaubensgehorsam ist Gott zugänglich. Aber dagegen, längst vor und außerhalb der Welt biblischer Offenbarung gab es Gewissheit von der Wirklichkeit der Gottheit. Und innerhalb der christlich-abendländischen Welt haben viele Menschen eine Gottesgewissheit ohne die Garantie der Offenbarung vollzogen. Gegen den theologischen steht ein alter philosophischer Satz, nämlich, von Gott wissen wir, weil wir sein Dasein beweisen. Die Gottesbeweise seit dem Altertum sind in ihrer Gesamtheit ein großartiges Dokument. Aber wenn die Gottesbeweise aufgefasst werden als wissenschaftlich zwingende Beweise im Sinn der Mathematik oder der empirischen Wissenschaften, so sind sie falsch. In der radikalsten Weise hat sie Kant in ihrer zwingenden Gültigkeit widerlegt. Nun folgte die Umkehrung. Die Widerlegung aller Gottesbeweise, so meinte man, bedeute, dass es keinen Gott gebe. Diese Folgerung ist wiederum falsch, denn so wenig Gottes Dasein bewiesen werden kann, ebenso wenig sein Nicht-Dasein. Die Beweise und ihre Widerlegungen zeigen nur, ein bewiesener Gott ist kein Gott, sondern wäre bloß eine Sache in der Welt. Gegen vermeintliche Beweise und Widerlegungen des Daseins Gottes scheint die Wahrheit diese zu sein. Die sogenannten Gottesbeweise sind ursprünglich gar nicht Beweise, sondern Wege denkenden sich Vergewisserns, die in Jahrtausenden erdachten und in Abwandlungen wiederholten Gottesbeweise haben in der Tat einen ganz anderen Sinn als wissenschaftliche Beweise. Sie sind Vergewisserungen des Denkens, in der Erfahrung des Aufschwungs des Menschen zu Gott. Es lassen sich Wege des Gedankens gehen, durch die wir an Grenzen kommen, wo im Sprunge das Gottesbewusstsein zur natürlichen Gegenwart wird. Sehen wir einige Beispiele. Der älteste Beweis heißt der kosmologische. Aus dem Kosmos, der griechische Name für Welt, wird auf Gott geschlossen. Aus dem immer Verursachten des Weltgeschehens auf die letzte Ursache. Aus der Bewegung auf den Ursprung der Bewegung. Aus der Zufälligkeit des Einzelnen auf die Notwendigkeit des Ganzen. Wenn dieser Schluss gemeint ist als vom Dasein einer Sache auf eine andere, so etwa wie wir aus der uns zugekehrten Seite des Mondes auf dessen Rückseite, die wir nie zu sehen bekommen, schließen, so gilt er nicht. Vielmehr können wir so nur schließen von Dingen in der Welt auf andere Dinge. Der Gedanke dieses Schlusses verwandelt jedoch seinen Sinn, wenn er nicht mehr als Beweis gilt. Dann bringt er im Gleichnis eines Schlusses von einem auf das andere das Geheimnis zum Bewusstsein, das darin liegt, dass die Welt und wir darin überhaupt sind. Versuchen wir den Gedanken, es könnte auch nichts sein. Und fragen mit Schelling, warum ist überhaupt etwas und nicht nichts? So ist die Gewissheit des Daseins von der Art, dass wir auf die Frage nach seinem Grunde zwar keine Antwort erhalten, aber auf das Umgreifende geführt werden, dass seinem Wesen nach schlechthin ist und nicht nicht sein kann und durch das alles andere ist und wir sind. Alles, was uns in der Welt schön, zweckmäßig, geordnet und in der Ordnung von einer gewissen Vollendung scheint, alles, was wir im unmittelbaren Natur anschauen, mit Ergriffenheit und unerschöpflicher Fülle erfahren, das ist nicht aus einem radikal erkennbaren Weltsein, etwa aus einer Materie, zu begreifen. Die Zweckmäßigkeit des Lebendigen, die Schönheit der Natur in allen Gestalten, die Ordnung der Welt überhaupt, wird im Maße des Fortschreitens faktischer Erkenntnis immer geheimnisvoller. Wenn aber nun daraus geschlossen wird auf Gottes Dasein des gütigen Schöpfergottes, so steht sofort dagegen, alles Hässliche, Verworrene, Ungeordnete in der Welt. Dem entsprechen Grundstimmungen, denen die Welt unheimlich, fremd, schaurig, furchtbar ist. Der Schluss auf einen Teufel als Weltschöpfer scheint ebenso zwingend wie der auf Gott. Das Geheimnis der Transzendenz hört aber damit nicht auf, sondern vertieft sich. Es zeigt sich bei allen sogenannten Beweisen aus der Welt. Gott ist kein Gegenstand des Wissens, er ist nicht zwingend erschließbar. Gott ist kein Gegenstand sinnlicher Erfahrung, er ist unsichtbar, er kann nicht geschaut, sondern nur geglaubt werden. Woher aber dieser Glaube? Er kommt nicht ursprünglich aus den Grenzen der Welterfahrung, sondern aus der Freiheit des Menschen. Der Mensch, der sich wirklich seiner Freiheit bewusst wird, wird sich zugleich Gottes gewiss. Freiheit und Gott sind untrennbar. Warum? Ich bin mir gewiss, in meiner Freiheit bin ich nicht durch mich selbst, sondern werde mir in ihr geschenkt. Denn ich kann mir ausbleiben und mein Freisein nicht erzwingen. Wo ich eigentlich ich selbst bin, bin ich gewiss, dass ich nicht durch mich selbst ich selbst bin. Die höchste Freiheit weiß ich in der Freiheit von der Welt, zugleich als tiefste Gebundenheit an Transzendenz. Das Freisein des Menschen nennen wir auch seine Existenz. Gott ist für mich gewiss mit der Entschiedenheit, in der ich existiere. Er ist gewiss nicht als Wissensinhalt, sondern als Gegenwärtigkeit für die Existenz. Durch die Erhellung unserer Existenz als Freiheit wird nun aber wiederum nicht Gottes Dasein bewiesen, sondern nur gleichsam der Ort gezeigt, an dem seine Gewissheit möglich ist. In keinem Gottesbeweise kann der Gedanke, wenn er zwingende Gewissheit bringen will, sein Ziel erreichen. Aber das Scheitern des Gedankens im Beweisen der Gottheit hinterlässt nicht nichts. Er weist hin auf das, was im unerschöpflichen, ständig in Frage stellenden, umgreifenden Gottesbewusstsein aufgehen kann. Dass Gott keine Greifbarkeit in der Welt wird, das bedeutet zugleich, dass der Mensch seiner Freiheit sich nicht entäußern soll zugunsten der in der Welt vorkommenden Fasslichkeiten, Autoritäten, Gewalten, dass er vielmehr die Verantwortung hat für sich selbst, der nicht entlaufen darf, indem er vermeintlich aus Freiheit auf Freiheit verzichtet. Er soll sich selber verdanken, wie er sich entscheidet und den Weg findet. Daher sagte Kant, die unerforschliche Weisheit sei so bewunderungswürdig in dem, was sie uns gebe, wie in dem, was sie uns versage. Denn wenn Gott in seiner Majestät uns ständig vor Augen stände, als zwingende Autorität in der Welt eindeutig spräche, so würden wir Marionetten seines Willens. Er aber wollte uns frei. Statt des Wissens von Gott, das unerreichbar ist, vergewissern wir uns philosophierend des umgreifenden Gottesbewusstseins. Gott ist. In diesem Satze ist die Wirklichkeit entscheidend, auf die er weist. Diese Wirklichkeit ist nicht schon im Denken des Satzes ergriffen. Sein bloßes Gedachtwerden lässt vielmehr leer. Denn was für Verstand und sinnliche Erfahrung darin liegt, ist nichts. Was in ihm eigentlich gemeint wird, das ist erst im Transzendieren, im Hinausschreiten über die Realität durch diese selber fühlbar als die eigentliche Wirklichkeit. Daher ist Höhepunkt und Sinn unseres Lebens, wo wir eigentlicher Wirklichkeit, das heißt Gottes, gewiss werden. Diese Wirklichkeit ist zugänglich der Existenz in der Ursprünglichkeit ihrer Gottbezogenheit. Daher verwehrt die Ursprünglichkeit des Gottesglaubens jedes Mittlertum. Er ist wirklich nicht schon in irgendwelchen bestimmten für alle Menschen aussagbaren Glaubensinhalten und nicht in einer für alle Menschen gleichen gottvermittelnden geschichtlichen Realität. Vielmehr findet in jeweiliger Geschichtlichkeit die unmittelbare, keines Mittlers bedürfende, unabhängige Beziehung des Einzelnen zu Gott statt. Diese Geschichtlichkeit, aussagbar und darstellbar geworden, ist in dieser Gestalt nie die absolute Wahrheit für alle, aber doch in ihrem jeweiligen Ursprung unbedingt wahr. Was Gott wirklich ist, muss er absolut sein und nicht nur in einer der geschichtlichen Erscheinungen seiner Sprache, in der Sprache der Menschen. Wenn er ist, muss er daher unmittelbar, ohne Umweg, fühlbar sein für den Menschen als Einzelnen. Wenn die Wirklichkeit Gottes und die Unmittelbarkeit der geschichtlichen Gottbezogenheit die allgemeingültige Gotteserkenntnis ausschließen, so ist gefordert, statt der Gotteserkenntnis unser Verhalten zu Gott. Von jeher ist Gott gedacht in Gestalten des Weltseins bis zur Gestalt der Persönlichkeit nach Analogie des Menschen. Und doch ist jede solche Vorstellung zugleich wie ein Schleier. Gott ist nicht, was auch immer wir vor Augen stellen. Unser wahres Verhalten zu Gott hat seinen tiefsten Ausdruck in folgenden Sätzen der Bibel gefunden. Du sollst dir kein Bildnis und Gleichnis machen. Das hieß einmal, Gottes Unsichtbarkeit verbiete es, ihnen Götterbildern, Idolen, Schnitzwerken anzubeten. Dies handgreifliche Verbot vertiefte sich zudem, dass Gott nicht nur unsichtbar, sondern unvorstellbar, undenkbar sei. Kein Gleichnis kann ihm entsprechen und keines darf sich an seine Stelle setzen. Alle Gleichnisse ohne Ausnahme sind Mythen. Als solche sinnvoll im verschwindenden Charakter bloßen Gleichnisseins, jedoch Aberglauben, wenn sie für die Realität Gottes selbst genommen werden. Weil jede Anschauung als Bild im Zeigen gerade verbirgt, ist die entschiedenste Gottnähe in der Bildlosigkeit. Diese wahre Forderung des Alten Testaments ist jedoch nicht einmal in diesem selber erfüllt worden. Es blieb die Persönlichkeit Gottes als Bild, sein Zorn und seine Liebe, sein Richtertum und seine Gnade. Die Forderung ist unerfüllbar. Das Überpersönliche, das rein Wirkliche Gottes ist zwar in seiner Unfasslichkeit bildlos zu ergreifen versucht vom spekulativen Seinsdenken des Parmenides und Plato, vom indischen Atman-Brahman-Denken, vom chinesischen Tao. Aber auch alle diese Gedanken können in der Durchführung nicht erreichen, was sie wollen. Immer stellt sich für menschliches Denk- und Anschauungsvermögen das Bild ein. Wenn aber im philosophischen Gedanken Anschauung und Gegenstand fast verschwinden, so bleibt vielleicht am Ende ein leisestes Bewusstsein gegenwärtig, das doch in seiner Wirkung lebensgründend werden kann. Jenes leise Bewusstsein am Ende des gedanklich scheiternden Philosophierens ist vielleicht zu umkreisen. Es ist das Schweigen vor dem Sein. Die Sprache hört auf vor dem, was uns verloren ist, wenn es Gegenstand wird. Dieser Grund ist nur im Überschreiten jedes Gedachten zu erreichen. Er selbst ist unüberschreitbar. Vor ihm ist sich bescheiden und erlöschen allen Verlangens. Dort ist Zuflucht und doch kein Ort. Dort ist die Ruhe, die uns tragen kann in der unaufhebbaren Unruhe unseres Weges in der Welt. Dort muss das Denken sich auflösen in die reine Helligkeit. Wo keine Frage mehr ist, da ist auch keine Antwort. Im Überschreiten des Fragens und Antwortens durch dieses Selber, die im Philosophieren bis zum Äußersten vorangetrieben werden, gelangen wir in die Stille des Seins. Ein anderer biblischer Satz lautet: Du sollst keinen anderen Gott haben. Dieses Gebot bedeutete zunächst die Verwerfung der fremden Götter. Es wurde vertieft zu dem einfachen und unergründlichen Gedanken: Es gibt nur einen Gott. Das Leben des Menschen, der den einen einzigen Gott glaubt, ist gegenüber dem Leben mit vielen Göttern auf einen radikal neuen Boden gestellt. Die Konzentration auf das eine gibt dem Entschluss der Existenz erst einen wirklichen Grund. Der unendliche Reichtum ist doch am Ende Zerstreutheit. das Herrlichste entbehrt der Unbedingtheit, wenn der Grund im Einen fehlt. Es ist ein bleibendes Problem des Menschen, so gegenwärtig wie vor Jahrtausenden, ob er das Eine zum Grunde seines Lebens gewinnt. Ein dritter Satz der Bibel lautet: Dein Wille geschehe. Diese Grundhaltung zu Gott besagt, sich beugen vor dem Unbegreiflichen im Vertrauen, dass es über, nicht unter der Begreiflichkeit liege. Deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Das Vertrauen in dieser Grundhaltung ermöglicht ein umgreifendes Dankgefühl, eine zugleich weltlose und unpersönliche Liebe. Der Mensch steht vor der Gottheit als dem verborgenen Gott und kann das Entsetzlichste hinnehmen als Ratschluss dieses Gottes, wohl wissend, dass wie immer er diesen in bestimmter Weise ausdrückt oder auslegt, er schon in Menschenauffassung ausgesprochen und daher falsch ist. Zusammengefasst, unser Verhalten zur Gottheit ist möglich unter den Forderungen, kein Bildnis und Gleichnis. Der eine Gott in der Hingabe, dein Wille geschehe. Erdenken Gottes ist Erhellung des Glaubens. Glaube aber ist nicht Schauen. Er bleibt in der Distanz und in der Frage. Aus ihm leben, das heißt nicht, sich auf ein berechenbares Wissen stützen, sondern so leben, dass wir es daraufhin wagen, dass Gott ist. Gott glauben, das heißt, aus etwas leben, das in keiner Weise in der Welt ist, außer in vieldeutiger Sprache der Erscheinungen, die wir Schiffer der Transzendenz nennen. Der geglaubte Gott ist der ferne Gott, der verborgene Gott, der unerweisbare Gott. Daher muss ich nicht nur erkennen, dass ich Gott nicht weiß, sondern sogar, dass ich nicht weiß, ob ich glaube. Glaube ist kein Besitz. Es gibt in ihm keine Sicherheit des Wissens, sondern nur Gewissheit in der Praxis des Lebens. Der Glaubende lebt daher in der bleibenden Vieldeutigkeit des Objektiven, in der ständigen Bereitschaft des Hörens. Er ist weich in der Hingabe an das Hörbare und zugleich unbeirrbar. Er ist im Gewande der Schwäche stark, ist Offenheit bei Entschiedenheit eines wirklichen Lebens. Das Erdenken Gottes ist zugleich ein Beispiel alles wesentlichen Philosophierens. Es bringt nicht die Sicherheit des Wissens, sondern dem eigentlichen Selbstsein den freien Raum seiner Entscheidung. Er legt alles Gewicht auf die Liebe in der Welt und das Lesen der Schifferschrift der Transzendenz und die Weite des in der Vernunft Aufgehenden. Darum ist alles philosophisch Gesagte so karch, denn es erfordert die Ergänzung aus dem eigenen Sein des Hörenden. Die Philosophie gibt nicht, sie kann nur erwecken, sie kann dann erinnern, befestigen und bewahren helfen. Ein jeder versteht in ihr, was er eigentlich schon wusste.